Klaus Remme berichtete aus den USA. Im internationalen Pressegespräch schauen wir in die arabische Welt, in die arabische Presse mit meiner Kollegin im ARD-Studio Kairo, Esther Saoub. Wie reagiert denn die Presse auf die Wahl im Iran? Kann man mit diesem Ausgang etwas anfangen? Also ich will mal anfangen mit dem Chefredakteur der in London erscheinenden Zeitung Ash-Sharq al-Awsat. Der scheint nicht sehr zufrieden zu sein. Ich zitiere, der große Ahmadinejad, er hat den Libanon gespalten, die Hände nach den irakischen Schiiten ausgestreckt und das Land ist im Chaos versunken. Er hat sich für die Palästinenser eingesetzt und jetzt sind sie verstritten. Nun ist der Iran an der Reihe, er hat das Land im Innern gespalten. Und dann geht's weiter. Wenn Wahlen eine hohe Beteiligung haben, bedeutet dies entweder einen Wunsch nach Wandel oder den Ausdruck von Ärger. Das iranische Wahlergebnis zeigt, dass der Wunsch des Volkes verleugnet wurde und dass sein Ärger weiterlebt. Nun gibt es ja die Frage, ob diese Wahl eine ordentliche war. Es gibt viele, die Wahl anzweifeln, von Betrug sprechen. Findet sich diese Auffassung auch in den arabischen Medien? Das ist sehr unterschiedlich. Also oft habe ich sie nicht gefunden, aber wenn ich jetzt mal gerade noch in diesem eben zitierten Kommentar einen Satz dranhänge, Da lässt der Chefredakteur keinen Zweifel daran. Ein Regime, das Wahlergebnisse fälscht, ohne den Willen des Volkes zu respektieren, schreibt er, wird auch internationalen Verträgen wie dem Atomwaffensperrvertrag keinen Respekt erweisen. In der saudischen Zeitung Arab News guckt man eher nach vorne. Da heißt es, die Wiederwahl mag man diskutieren, also den Vorgang der Wiederwahl. Unzweifelhaft dagegen sind die riesigen Herausforderungen, die Ahmadinejad in seiner zweiten Amtszeit zu meistern hat. Dann geht es vor allen Dingen um die Wirtschaft des Iran, natürlich auch um das Energieprogramm, um die Frage nach der Atomenergie. Und da wird dann der Ratschlag erteilt, mit der internationalen Atombehörde und der Weltgemeinschaft Katz und Maus zu spielen, hat sich als die falsche Strategie erwiesen. Wenn der Iran, wie er behauptet, nichts zu verbergen hat, dann sollte die IAEA dies bestätigen. Je früher, desto besser. Wenn dieses Wahlergebnis, das wir zurzeit haben, Bestand haben sollte, dann wird man international in den nächsten Jahren mit Irans Präsident Ahmadinejad leben. Ein Meister der Polemik, der Provokation, ein Mann, der dann, wenn das Wahlergebnis stimmt, auch großen Rückhalt in der Bevölkerung hat. Geht man denn davon aus, dass nicht nur der Mann kontinuierlich da bleibt, sondern auch seine Politik? Also da gibt es auch wieder unterschiedliche Auffassungen. Es gibt Menschen, zum Beispiel in einer ägyptischen Zeitung hieß es heute, was mit Bush ging, geht nicht unbedingt auch mit Obama. Also der Gegner sei ein anderer geworden und deswegen müsste sich auch die Politik verändern. So ähnlich argumentiert auch die saudische Zeitung Arab News. Da heißt es, Ahmadinejad täte gut daran einzusehen, dass es in der Region schon genug Spannungen gibt, auch ohne dass er Öl ins Feuer gießt. Dass er verhandeln kann, habe er im Irak bewiesen und nun solle er sich auch um den Libanon und die Palästinenser kümmern. Und ein kuwaitischer, liberaler Schriftsteller kommentiert heute im Internet, die Revolutionswächter haben die Iraner besiegt. Ihr Ziel war es, jede Annäherung zwischen dem Iran und den USA zu verhindern. Sie haben den Wunsch der Reformer vereitelt, eine neue Seite mit dem Westen aufzuschlagen und die Finanzierung von Hamas und Hezbollah zu stoppen. Denn eine Nähe zum Westen, ein Verblassen des Feindbildes Amerika, bedrohe den Revolutionsführer, heißt es. Die Ideologie könne nicht leben ohne einen Feind. Also da heißt es, sieht man schon, die Kontinuität der Provokation ist sozusagen ein Grund für diesen Wahlausgang. Im Iran hat es Proteste gegeben, eine große Demonstration ist jetzt abgesagt worden. Der geistliche Führer des Iran will die Präsidentenwahl überprüfen lassen. Das klingt ja alles nach Demokratie und es ist ja auch auffällig, dass es wirklich einen Gegenkandidaten zu Ahmadinejad gegeben hat. Das ist in der Region nicht unbedingt üblich. Wie wird denn darüber geschrieben? Also die meisten Zeitungen, auch hier in Ägypten und vor allen Dingen natürlich in Ländern wie in Saudi-Arabien oder in Syrien oder in Libyen, die sind ja so staatlich gelenkt, dass die sich jetzt nicht weit aus dem Fenster gelehnt haben, weil die Führer dieser Länder vielleicht sogar erleichtert sind, dass im Iran alles beim Alten geblieben ist. Aber in einer ägyptischen Zeitung, Daily News heißt sie, kann man dann doch lesen, in anderen Ländern der Region ist die Wahlbeteiligung meist sehr niedrig wegen der Korruption und der Unterdrückung. Also es lohnt sich gar nicht zu gehen, es gibt ja sowieso keine Alternative. Aber das Ergebnis im Iran könnte die schweigende Mehrheit anspornen, auch in anderen Ländern der Region zur Wahlurne zu gehen. Und das habe ich auch hier so von Bekannten gehört. Guck mal einer an, die haben wenigstens eine Alternative. Das sollte doch jetzt auch abfärben auf die anderen Länder der Region. Aber das hängt natürlich jetzt stark davon ab, wie der Iran weitergeht mit diesem umstrittenen Wahlergebnis. Das Pressegespräch von Deutschland Radio Kultur mit Esther Saub in Kairo. Sie hören die Ortszeit.